Jeden Abend in der Gogo-Bar werden für Herrn Knickermann die Träume wahr. Nach massig Konferenzen und in Chefetagen sitzen kann er jetzt für viel Geld auch beim Bumsen schwitzen. Nehmt den Jungs die Mäuse ab, nehmt den dicken Jungs die Mäuse ab, denn die Kohlen, für die sie bei euch reinkommen, haben sie vorher irgendwem auch weggenommen. Stadtverwaltung rum, der sieht nicht nur so aus, nein, der ist auch furchtbar dumm. Er nuckelt schon seit einer Stunde an einer Cola, als wären das die Bellies von der kleinen süßen Lola. Nehmt den Jungs die Mäuse ab, nehmt den dicken Jungs die Mäuse ab, denn die Kohlen, für die sie bei euch reinkommen, haben sie vorher irgendwem auch weggenommen. Schon als er in der Tür steht, ist er unheimlich geil. Er steuert auf die Susi zu und zwickt ihr in den Po. Das macht er nie zu Haus, nur hier und im Büro. Nehmt den Jungs die Mäuse ab, nehmt den dicken Jungs die Mäuse ab, denn die Kohlen, für die sie bei euch reinkommen, haben sie vorher irgendwem auch weggenommen.